Geschichten vom Glück. Das Glück scheint uns verlockend und trügerisch, anziehend und gefährlich. Denn oft bringt, was wir uns wünschen, Unglück. Und was wir fürchten, Glück. Manchmal klammern wir uns lieber an das Unglück, weil es uns sicher scheint oder groß. Oder weil wir es für Unschuld halten oder für Verdienst. Oder für ein Unterpfand kommenden Glücks. Dann verachten wir vielleicht das Glück als gewöhnlich oder als vergänglich und flüchtig. Oder wir fürchten es wie Schuld und Verrat oder wie Frevel oder wie ein Vorbote von Unglück.